Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 60. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. In Anbetracht der abermals knapp gewordenen Sendezeit sehe ich mich mit Vergnügen gezwungen, das Wort ohne Umschweife meinem heutigen Gast Paul Raimund Lorenz zu übergeben. Die griechische Sprache. Eine eminente, ja einzigartige Musikalität äußert sich auch in der griechischen Sprache. In ihrer Lebendigkeit und Feinheit, Modulationskraft und Melodik, Farbigkeit und Fülle, Wucht und Biegsamkeit und nicht zuletzt, was man in gewissem Sinne auch als ein musikalisches Element ansehen kann, da die Welt der Töne jedermann unmittelbar verständlich ist, in ihrer edlen Popularität. Das Griechische, obgleich es zuerst die höchsten wissenschaftlichen und philosophischen Probleme erörtert hat, besitzt fast gar keine Fremdwörter. Und zugleich verfügt es über die unbegreifliche Fähigkeit, das Abstrakteste noch immer plastisch, die reinsten Begriffe in sinnlicher Fassbarkeit auszudrücken, sich im vollsten platonischen Sinne des Wortes in geschauten Ideen zu bewegen. Dazu kommt sein ungeheurer Reichtum an Formen, von denen nicht wenige nur ihm eigentümlich sind, wie der Optativ, der Aorist, das doppelte Verbaladjektiv, das Medium, der Dual. Besonders die beiden letzteren sind von bewundernswerter Subtilität, denn was man für sich tut, ist sowohl von dem, was man für andere tut, wie von dem, was andere mit einem tun, sehr wesentlich verschieden. Und was man zu zweit tut, trägt einen entschieden anderen Charakter als das, was man mit mehreren oder allein tut. Für diese Bildung, die durch alle Tempora und Modi hindurchgeht, dürfte vielleicht die große Rolle bestimmend gewesen sein, die die Erotik im griechischen Leben gespielt hat. Ferner wird der Rede durch die ebenfalls nirgends so zahlreichen Partikeln gleichzeitig Zusammenhang und Nuancierung, Bestimmtheit und Stimmung und außerdem ein undefinierbares Element von spielerischer, schwebender Ironie verliehen. Freilich sind diese zarten Tinktionen des Ausdrucks meist gar nicht oder doch nur durch schärfstes Nachdenken und empfindlichstes Sprachgefühl zu übersetzen. Und die landläufigen Philologenverdeutschungen, die sich damit begnügen, alle Satzteile einfach wörtlich und noch dazu möglichst plump und altfränkisch wiederzugeben, in Satzungetümen wie etwa »Für wahr, du zwar magst füglich hierin jetzt ja wohl in etwas Recht haben«, treffen nicht ganz das Richtige. Dass die Griechen überhaupt die Sprache als ein musikalisches Phänomen ansahen, zeigte sich in ihrer ungeheuren Empfindlichkeit gegen falsche Aussprache, Betonung oder Wortstellung, die in zahlreichen Anekdoten überliefert ist und nur in der Feinhörigkeit des italienischen Publikums für Gesangsfehler ihr Analogon findet. Und dies war überhaupt das Geheimnis des griechischen, unter Anführungsstils. Sie waren ganz einfach durch jahrhundertelanges organisiertes Hören und Sehen zur höchsten Empfänglichkeit und Unterscheidungsfähigkeit geschult. Die griechische Erotik. Wir erwähnten soeben die zentrale Rolle, die die Erotik im griechischen Dasein gespielt hat. Wir dürfen aber dabei keineswegs an die Formen der modernen oder der mittelalterlichen Liebesempfindung denken. Denn es bestanden zwei kardinale Unterschiede. Der erste war der Mangel an Sentimentalität. Ob freilich dieses Unsentimentale dem Naiven gleichzusetzen sei, lässt sich bezweifeln. Freud sagt in seiner Abhandlung über die sexuellen Abirrungen, Zitat, der ergreifendste Unterschied zwischen dem Liebesleben der alten Welt und dem unserigen liegt wohl darin, dass die Antike den Akzent auf den Trieb selbst, wir aber auf dessen Objekt legen. Die Alten feierten den Trieb und waren bereit, auch ein minderwertiges Objekt durch ihn zu adern, während wir die Triebbetätigung an sich geringschätzen und sie nur durch die Vorzüge des Objekts entschuldigen lassen. Ende des Zitats. Dies ist auch der Grund, warum es im Altertum unglückliche Liebe nur als pathologisches Phänomen geben konnte. Die Griechen betrachteten die seltenen Fälle, in denen sie vorkam, so wie wir eine Infektionskrankheit. Da diese sich notwendig auf ein bestimmtes Objekt beziehen muss, während der Trieb sich nie versagt und nie enttäuscht, sodass die beiden Hauptquellen, aus denen der Komplex unglückliche Liebe gespeist wird, nicht vorhanden waren. Noch viel wichtiger aber ist die Tatsache, dass die Erotik der Griechen sich fast ausschließlich auf dem Gebiet der Homosexualität bewegt hat. Hierfür hat man mit Vorliebe ihre sehr edle, aber zweifellos bis zur Manie getriebene Pflege des Leibes durch stete Turnübungen, Ritte, Ringkämpfe, Wettläufe, Wurfspiele verantwortlich gemacht. Auch ihre starke Beeinflussung durch den Orient dürfte ins Gewicht fallen. Jedenfalls hat die Päderastie bei ihnen eine beispiellose Extensität und Intensität erreicht. Bei den Doren. In Sparta und Kreta bildete sie geradezu einen Bestandteil der öffentlichen Erziehung. In Athen wurde sie mit der Strafe der Atimie, der Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte, nur dann belegt, wenn es sich um Notzucht oder Kinderschändung handelte, also in jenen Fällen, wo auch die normale Geschlechtsbetätigung verpönt ist. Auch gab es dort öffentliche, und zwar besteuerte männliche Prostituierte. Seit der Ermordung des athenischen Tyrannen Hipparch durch die beiden Jünglinge Harmodios und Aristogeiton, die in einem Liebesverhältnis standen, bekam sie einen geradezu heroischen Glanz. Poesie umflossen sah man auch das Verhältnis Alexanders zu seinem früh dahingerafften Liebling Hephaestion. An den Diadochenhöfen wurde sie nicht gern gesehen, aber nicht aus moralischen Gründen, sondern weil man hinter Männerbünden immer Verschwörungen argwöhnte. In den Schlachten hatten die Liebespaare den höchsten Gefechtswert. Sie bildeten sozusagen die kleinste taktische Einheit. Die berühmte Heilige Schar von Theben, die für die beste griechische Truppe galt, bestand aus lauter Homosexuellen. Nicht nur fast alle prominenten Griechen, von Solon bis Alkibiades, waren Päderasten, sondern auch viele Götter und Heroen wie Apollon und Poseidon, Herakles und Ganymed wurden dafür angesehen. Am entscheidendsten aber ist die Tatsache, dass die hellenische Kunst und Philosophie ihre wunderbaren Kreise so oft um dieses Phänomen ziehen lässt. Man muss zur rechten Zeit von der Liebe pflücken, sagt Pindar als resignierender Alter. In der Jugend. Aber wer des Theoxenos strahlende Augen gesehen und nicht aufgewogt in Sehnsucht, dem ist an kalter Flamme aus Stahl und Eisen geschmiedet sein schwarzes Herz. Aphrodite aber verachtet ihn. Oder er müht sich mit aller Macht um Geld, oder der Gier nach dem Weibe sein Herz opfernd, schwankt er haltlos umher. Gynaikeioi trasei psychan poreitai paisan hodon terapeuon. Das ist Pindar, Fragment 123, Vers 8 folgende. Ich aber schmelze um der Göttin willen, Theas Hekati, dahin wie Wachs der heiligen Bienen unter dem Biss der Hitze, wenn ich auf des Knaben jugendschöne Glieder blicke. Ende des Pindar-Zitats. Man beachte, dass hier die Weiberliebe mit der für den Griechen und zumal den aristokratischen Altthebaner besonders verächtlichen Geldgier auf eine Stufe gestellt wird und Aphrodite als die Göttin der Knabenliebe gilt. Das weibliche Gegenstück aber zu Pindar ist Sappho. Auch sie betet zu Aphrodite um Beistand im Gram ihrer uneingestandenen Liebe zum Mädchen und schildert der Geliebten die kühle Leidenschaftslosigkeit des Mannes, wenn er die süße Stimme und das liebliche Lachen der Braut hört, im Kontrast zu ihrer eigenen Ergriffenheit. Sappho. Das Herz schlägt, die Stimme versagt, Feuer läuft unter der Haut hin, die Augen sehen nicht, die Ohren sausen, Schweiß rinnt herab, Zittern befällt mich und fahl wie welkes Gras gleiche ich einer Toten. Ende des Sappho-Zitats. Auch die berühmte platonische Liebe ist zwar eine übersinnliche, sublimierte, wie der Sprachgebrauch richtig annimmt, aber eine ausschließlich homosexuelle. Es gibt zwei Göttinnen der Liebe, sagt Pausanias im platonischen Symposium, und darum auch zwei Formen des Eros. Der Eros der irdischen Aphrodite ist irdisch und überall und gemein und zufällig, und alles Gemeine bekennt sich zu ihm. An der Zeugung und Geburt der irdischen Aphrodite hatten beide Geschlechter, der Mann und das Weib, Anteil. Die hohe Liebe stammt von der himmlischen Aphrodite und die himmlische Aphrodite ist eine freie Schöpfung des Mannes. Und darum streben alle Jünglinge und Männer, die diese Liebe begeistert, voll Sehnsucht zum Männlichen, zum eigenen Geschlechte hin. Sie lieben die stärkere Natur und den höheren Sinn. Ende dieses Symposium-Zitats. Die Stoiker zählten unter die zahlreichen Adiaphora, die Gleichgültigkeiten des Daseins, auch den Unterschied des Geschlechts. Dies war aber eigentlich noch zu wenig gesagt. Er war kein Adiaphoron, vielmehr für den Griechen das eigene Geschlecht viel bedeutsamer als das weibliche. Die Erotik mit allen ihren Begleiterscheinungen, der Ekstase, der Eifersucht, der Hörigkeit, der Verklärung des geliebten Gegenstandes, hat er nur unter der Form der Knabenliebe gekannt. Die Gattin hingegen ist nichts als Gebärerin oder Mitgiftbringerin, die Hetäre bloßer Sexualgegenstand. Erst Euripides entdeckt die Frau als psychologisches Problem, aber auch er schildert sie fast immer nur als das Subjekt, nicht als das Objekt der Liebesleidenschaft. Wer sich aber in ein Weib unter ähnlichen Symptomen verliebte wie in einen Geschlechtsgenossen, galt selbst noch in der alexandrinischen Zeit, die, wie wir hörten, das Geschlechtsleben bereits mit ganz anderen Augen ansah, für einen Dyseros, einen von der Gottheit zu seinem Unheil verblendeten Liebhaber. Die griechische Amoralität. Wird nun schon diese im griechischen Wesen tief verwurzelte Perversion von den meisten modernen Kritikern als Laster angesehen, so kann es vollends keinem Zweifel unterliegen, dass der hellenische Volkscharakter auch sonst wie eine wahre Musterkarte fast aller üblen und in unserem Sinne unmoralischen Eigenschaften darstellte. Am korrektesten wäre es vielleicht, von einer konstitutionellen Amoralität der Griechen zu reden. Die Frömmigkeit, sagt Ödipus bei Sophokles zu Theseus, habe ich auf der Welt nirgends wie bei euch gefunden, und die milde Denkart und das Meiden der Lüge. Ob damit nur alte Zustände gemeint sein sollen oder die Gegenwart, jedenfalls enthalten diese Worte eine vollendete Antikarakteristik der Athener und der Griechen überhaupt und zugleich eine unfreiwillige Selbstcharakteristik, indem sie zeigen, wie sehr es ihnen an Erkenntnis des eigenen Wesens und Unwesens gefehlt hat. Im ganzen Altertum, das in diesen Dingen nicht sehr rigoros war, war ihre Streitsucht und Schmähsucht, Habgier und Bestechlichkeit, Eitelkeit und Ruhmredigkeit, Faulheit und Leichtfertigkeit, Rachsucht und Perfidie, Scheelsucht und Schadenfreude berüchtigt und sprichwörtlich. Besonders stark entwickelt aber war ihre Lügenhaftigkeit und ihre Grausamkeit. Ich fürchte mich nicht vor Menschen, sagte schon Cyrus der Ältere über die Griechen der guten alten Zeit, die in der Mitte ihrer Städte einen Platz haben, wo sie zusammenkommen, um einander mit falschen Eiden zu betrügen. Plato klagt, dass bei jedem Prozess mindestens ein Meineid geleistet werde, da beide Parteien bereit seien zu schwören. Und selbst Zeus, der erhabenste der Götter, schwört zahlreiche Meineide. Eine griechische Humanität hat es niemals gegeben. Ihre ersten schwachen Regungen bezeichnen die Auflösung des Hellenentums. Und es ist eine pikante Ironie der Kulturgeschichte, dass die ersten Modernen, die wieder bewusst auf die Antike zurückgriffen, sich Humanisten nannten, und man noch bis zum heutigen Tage die Studien, die sich mit dem Altertum befassen, Humaniora, die Menschlicheren, nennt. In Wahrheit aber herrschten in Griechenland Sitten von so teuflischer Unmenschlichkeit, dass sie sogar nicht selten den Abscheu der Barbarenvölker erregten. Man denke bloß an das Schicksal eroberter Städte, und zwar auch rein griechischer, das in der Regel darin bestand, dass die ganzen Ländereien in der bestialischesten Weise verwüstet, alle Häuser niedergebrannt, die Männer getötet, die Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft oder auch der gesamten Einwohnerschaft die Hände abgehauen wurden. An die Behandlung der Sklaven, die oft lebenslänglich angekettet in Steinbrüchen und Bergwerken arbeiten mussten, und als Zeugen vor Gericht gefoltert wurden, wozu jeder Besitzer sie anbieten konnte, an die spartanischen Bartholomäusnächte, die berüchtigte Krypteia, die in einer regelmäßig wiederkehrenden Ausmordung eines Teils der unterworfenen Urbevölkerung bestand. Für die Moral Insanity der Hellenen ist es bezeichnend, dass er kein besonderes Wort für das sittlich Verwerfliche besitzt, denn to kakon bedeutet sowohl das Böse wie das Übel, ho kakos sowohl bravus wie miser und ho poneros sowohl den lasterhaften wie den unglücklichen. Er unterscheidet nicht zwischen einem, der schlecht ist, und einem, dem es schlecht geht, sondern rechnete ethische Verfehlungen ganz einfach unter die übrigen zahlreichen Kalamitäten des Lebens. Auch der Frevel ist bloße Schickung, Heimarmene, der Götter in ihrer launischen Parteilichkeit und neidischen Ranküne, der ehernen Ananke, die blind waltet, der teilnahmslosen Moira, die längst alles vorherbestimmt hat, des Alastor, des Sühnegeistes, der die Taten der Ahnen rächt, oder irgendeines unbekannten Agos, einer Schuld, die Fluch im Gefolge hat. In der höchsten Auffassung Wirkung des gegebenen Charakters, der so sein muss, oder der übermächtigen Leidenschaft, die ein Unglück ist wie jede andere Krankheit. Die Göttin des hellenistischen Menschen aber ist Tyche, die wahllos die Chancen verteilt, die Fortune des Spielers der Zufall. Lieber Herr Professor Lorenz, vielen Dank fürs Lesen zunächst. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Also zu Förders den, dass ich aus der Bibliothek meines Vaters diese Kulturgeschichte der Neuzeit noch vor der Matura, ich würde sagen so mit 17 Jahren etwa, also mit Begeisterung gelesen, geradezu verschlungen habe. Und die Verbosität und Sprachkultur und Bildung also des Mannes bewundert habe. Dann war im Haus meiner Eltern immer wieder und mit gebührender Trauer, kann man geradezu sagen, von seinem selbstgewählten Tod die Rede, dass er nämlich doch aus dem Fenster sprang, als die Gestapo kam, um ihn abzuholen. Und zwar, wenn ich nicht irre, im Haus Gänzgasse Nummer 7. Also ich selbst wohne jetzt in der Gänzgasse weiter draußen, in der Nähe des Gersthofer-Platzes, habe aber vor 5-6 Jahren bei der Suche einer Wohnung in eben diesem Haus, also dem Friedelschen, eine Wohnung besichtigt. Und als wir das taten, meine Frau und ich, sagte ich, mein Gott, möglicherweise kommen wir in dieses Haus zu wohnen, in dem der Friedel gewohnt und das, aus dem er sich zu Tode gestürzt hat. Und da sagte meine Frau, du hast immer so einerseits gebildete, andererseits abgründige Assoziationen. Würden Sie dem Bild, das Friedel da von antiken Griechen anzeichnet, zustimmen, beipflichten? Ich bin sehr zurückhaltend, was also so globale Fragestellungen betrifft, synoptische, wie ich es vielleicht nennen will, also ganz große Zusammenhänge und gar Bewertungen. Das ist natürlich verlockend, aber von einem, sagen wir mal, wissenschaftlichen Standpunkt aus auch gefährlich. Und das hat sich die moderne, sagen wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Wissenschaft, wenn man das so nennen will, ja auch davon wegbewegt. Die allermeisten Fachgelehrten verfassen vielmehr unselbstständige Publikationen, also Aufsätze in Zeitschriften und nicht große, umfassende Monographien, so wie das also in der klassischen Zeit des 19. Jahrhunderts geschehen ist. Geschichte Griechenlands, Geschichte des Hellenismus, Troisen. Dann diese riesigen sprachlichen Aufrisse, also vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen oder sagen wir Hammerburgstahl in Geschichte des Osmanischen Reiches, Geschichte der arabischen Literatur, alles vielbändige Werke, tausende von Seiten und die eine Synopse, also schon detailliert, aber zugleich eine Synopse bilden. Also hinsichtlich dessen ist man vorsichtig oder zurückhaltender geworden. Und das würde ich jetzt ganz besonders von meiner eigenen Person sagen. Also ich würde da Zurückhaltung, sozusagen Epoche des Urteils üben. Besonders jetzt aber nicht aus einem moralisierenden Grund, wird es mir, wenn es um solche Dinge, also psychischer, sagen wir, Befindlichkeiten geht. Da bin ich sehr skeptisch, weil ich glaube, dass wir es im Grunde nicht wissen können. Also welche Empfindungen jemand hat, auch welche, sagen wir, Lebenseinstellung oder welchen religiösen Glauben. Also das ist, ich meine, das, das Film der Päderastie, dass das gegeben hat, ist gar keine Frage. Es ist aber auch innerhalb des antiken Kirchentums selbst kritisiert worden. Also es war nicht ganz unkontroversiell. Zum Beispiel von Xenophon, also diesem Sokrates-Schüler und Platon-Zeitgenossen, wird die Päderastie oder halt die Homosexualität kritisiert. Friedell thematisiert auch die Musikalität der Griechen, die sich auch in der Sprache manifestiert. Ja, das ist eine interessante Thematik und eine sehr reiche. Also was die Sprache betrifft, wissen wir aus antiken Zeugnissen von antiken, also Grammatikern, die noch Native Speakers dieser Sprachform waren, dass es einen, wie wir das nennen, musikalischen Akzent hatte. Das meint, dass die betonte Silbe von der unbetonten Wortsilbe sich nicht durch größere Lautstärke, größeren Atemdruck unterscheidet, sondern durch größere Tonhöhe. Und das Prinzip der Versbildung, also gleichgültig um welche von diesen zahlreichen Typen von Versen es sich handelt, deren Prinzip besteht anders als in modernen Sprachen nicht in einer geregelten Abfolge betonter und unbetonter Wortsilben, sondern in einer geregelten Abfolge langer und kurzer Silben. Das ist, was man das quantitative Prinzip der Versbildung nennt. Dann der Terminus, den die griechischen Grammatiker selbst geprägt haben für das, was wir Akzent nennen, ist prosodia. Das ist ein, wie alle griechischen Termini, der griechischen Sprache selbst entnommen, also nicht etwa ein Fremdwort, sondern genuin griechisches Wort und aus der griechischen Sprache völlig durchsichtig und bedeutet wörtlich das dazu oder darauf singen, nämlich der Tonhöhe auf den Vokal. Und das lateinische Wort accentus ist nichts anderes als eine sogenannte Lehnübersetzung dieses pros odia. Pros bedeutet also hinzu, das ist lateinisch ad, und odia gehört zu ade in singen, also lateinisch canere, cantus, der Gesang. Und ad cantus, also das darauf oder dazu singen, wird innerhalb des Lateinischen ganz laut gesetzlich zu accentus. Allein diese Terminologie, die gewählt worden ist von den griechischen Grammatikern, zeigt, dass es sich um ein gesangliches Phänomen handelt. Und unterschieden werden drei Akzente, die nun wieder ihre terminologische Benennung haben, nämlich als hoher Ton, als tiefer Ton und als hoch gefolgt von tief. Das heißt auf Griechisch oxeia, bareia und oxybareia. Das hat man wiederum ins Lateinische übersetzt, nämlich als acutus, gravis und circumflexus. Und acutus und gravis bedeutet eben als Übersetzung auch von oxys und parys nichts anderes als hoch im Sinn des hohen Tons und tief im Sinn des tiefen Tons. Also diese Musikalität in diesem Sinne ist ganz gewiss gegeben. Dann hat der griechische Akzent noch eine wichtige Eigenheit. Er ist ein, so, wie wir das nennen, freier Akzent. Das bedeutet nicht etwa, dass er willkürlich wäre und man also willkürlich Wortsilben betone, sondern es bedeutet, man meint damit, dass er bedeutungsunterscheidend ist. Genauer gesagt, Lautfolgen, die abgesehen vom Akzent völlig identisch sind, aber unterschiedlich akzentuiert, sind verschiedene Wörter oder mindestens verschiedene Formen desselben Wortes. Insofern ist er frei, er ist bedeutungsunterscheidend. Das ist eine Sache, die dem Lateinischen etwa absolut fremd ist. Im Lateinischen ist durch die Quantität der vorletzten Wortsilbe, der Penultima, der Akzent determiniert. Und es ist unmöglich im Lateinischen, dass zwei Wörter, die also, wenn ich es wiederholen darf, unabhängig vom Akzent dieselbe Lautgestalt haben, nun verschieden akzentuiert werden und dann verschiedene Wörter oder Wortformen dastehen. Im Deutschen haben wir zwar in geringerem Umfang, aber doch dieses Phänomen auch, ich meine wie im Griechischen, solche Wortpaare wie übersetzen versus übersetzen, überführen versus überführen, umbauen versus umbauen Oder ein fast humoristisches, dafür eindrucksvolles Beispiel, Wiener Bluthochzeit ist etwas sehr anderes als Pariser Bluthochzeit. Der formale Unterschied liegt aber im Akzent. Ob Friedel nun allerdings, wenn er von der eminenten, ja einzigartigen Musikalität der griechischen Sprache spricht, genau dieses Phänomen im Sinn hat, das kann ich nicht beurteilen. Na, er hatte vor allem auch im Sinn, dass das Versmaß allgegenwärtig war, dass auch durchaus alltägliche Sprüche, Notate in einer gebundenen Sprache. Zutreffend ist beides, dass Sie sagen, Friedel urteilt so, aber es ist auch dieses Urteil Friedels, also zutreffend. Orakel, gut, das sind natürlich nicht etwa triviale oder alte, das ist so nicht dies, was Heiliges und irgendwie göttlich Inspiriertes, die sind immer metrisch. Gut, die waren auch in einer gewissen Rätselhaftigkeit. Und natürlich auch in einer Rätselhaftigkeit, ja. Aber was, worauf es in diesem Zusammenhang offenbar, also dem Friedel und Ihnen ankommt, dass auch alltägliche Informationen sozusagen in gebundener Sprache sein konnten. Also Inschriften auf Denkmalsockeln, jawohl. Schüsseln, Schalen etc. Ja, natürlich. Also, der älteste, also jetzt nicht im literarischen, sondern im epigraphischen Sinn, meines Wissens älteste überlieferte Inschrift auf einem Trinkgefäß, dem Nestorbecher. Nestoros eimi poton poterion, also ich bin der Becher des Nestor, aus welchem gut trinken ist. Und jetzt hos antude piesi poteriu autikakenon himeros hairesei kallistefanu aphrodites, ein Liebeszauber, also einen, der aus dieser Schale trinkt, wird sogleich die Sehnsucht oder die Begierde erfassen nach der schön gekränzten Aphrodite. Und die Musikalität kann man sich praktisch weniger, so wie wir es uns eher vorstellen, in der Rhythmik denken, sondern eher in der Melodik? Da gibt es einen schon jetzt Jahrzehnte alten Klassiker, ich meine, also modernere Literatur, von einem Griechen verfasst, von Thrasivulos Ioriavis, Rhythmus und Akzent im antiken Griechisch. Und da schreibt er, dass das Prinzip der Musikalität prinzipiell und strukturell sehr, sehr verschieden waren von der modernen. Also mit modern im Weiteren, mit der neuzeitlichen, von der neuzeitlichen. Ich darf aber sagen, dass an diesem Institut hier, also für klassische Philologie, Mittel- und Neulatein, der Wiener Universität, ganz ausgefeilte Studien über die Prinzipien und die Struktur von sprachlicher Musikalität, aber auch von Musik überhaupt, auch instrumentaler Musik, also Flötenspiel, Spiel von Saiteninstrumenten, Lyra, Kitarra, gepflogen werden. Und zwar von den Herren Georg Danek, der Professor an diesem Institut ist, und Stefan Hagel, welcher an der Akademie der Wissenschaften arbeitet. Und beide haben sowohl miteinander als auch jeder für sich zu solchen Fragen wirklich geforscht und publiziert. Aber darüber hinaus auch es unternommen, dieses theoretische Rekonstrukt in die Praxis der Rezitation also zu übertragen, haben eigene Instrumente gebaut oder bauen lassen, antike Instrumente, also nachbauen lassen und singen Homer und Chorlieder der attischen Tragödie und hellenistische und kaiserzeitliche Hymnen. Man kann also, wenn man will, auch auf dem Computer über die Homepage sicherlich unseres Instituts beziehungsweise der Akademie der Wissenschaften, die haben sogar auch das also ins Netz gestellt, sodass man Homer singen hören kann. Worin besteht für Sie persönlich die Faszination der alten Griechen? Also einmal in der Sprache. Die griechische, also antike griechische Sprache ist wirklich von einem Reichtum und einer Kompliziertheit, aber im besten Sinne dieses Wortes, und Komplexität, die wirklich bemerkenswert ist. Andererseits die Literatur. Es gibt keine literarische Kunstform ja, man kann noch viel weiter gehen. Es gibt eigentlich keine Kunstform überhaupt, also auch außerhalb der Literatur, die nicht von den Griechen in einer solchen Weise grundgelegt worden wäre, dass sie eine Nachwirkung von Rezeption über Jahrtausende, im Grunde bis in die Gegenwart, in der sogenannten Postmoderne sogar wiederum vermehrt haben. Das Epos, die Lyrik, das Drama, die Tragödie, die Komödie, die Elegie. Man sieht ja auch, das ist ein ganz deutlicher Hinweis, dass diese Bezeichnungen, diese Wörter alle griechisch sind. Nicht? Dann die Geschichtsschreibung, die Fachwissenschaften nicht zu vergessen, also sowohl formale, a prioristische wie Mathematik und Logik, als nicht zuletzt doch auch empirische Wissenschaften, also Medizin, wirklich der Beginn einer wissenschaftlichen Medizin, aber auch Astronomie, Kosmologie, Biologie, Geographie. Es ist ein stupendes Phänomen. Ich sage das oft und immer wieder und gern und mit Überzeugung, dass in dem historisch gesehen kurzen Zeitraum von ein paar Jahrhunderten ein eigentlich kleines Volk, nicht dessen Siedlungsraum, also da ist es der Süden der Balkanhalbinsel und im Westen Sizilien und Unteritalien und im Osten also die Küsten Kleinasiens sind, in relativ kurzer Zeit ein relativ kleines Volk auf allen Gebieten der Kultur dermaßen epochale und man kann sagen Jahrtausende über in der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte überdauernde Werke und Werte geschaffen hat. Ist natürlich nicht so gemeint, dass die nachantike oder nachgriechische Zeit nicht über das hinausgekommen wäre, was die Griechen also konzipiert haben. Das wäre auch traurig, wenn sozusagen die letzten zwei Jahrtausende nicht darüber hinausgewachsen wären. Aber die Grundlagen sind griechisch. Und das sieht man insbesondere auch darin, dass in buchstäblich allen modernen Wissenschaften die fachwissenschaftliche Terminologie entweder unmittelbar oder aber mittelbar griechisch ist. Also Friedel sagt in der gelesenen Passage vollkommen zutreffend oder weitestgehend zutreffend, das Griechische, obgleich es zuerst die höchsten wissenschaftlichen und philosophischen Probleme erörtert hat, besitzt fast gar keine Fremdwörter. Das ist in der Tat völlig zutreffend in Bezug auf philosophische und fachwissenschaftliche Terminologie. Weil die Griechen das selbst konzipiert haben, brauchten sie nicht aus einer anderen Sprache, also die Termini, zu übernehmen. Es ist alles aus ihrer eigenen Sprache genommen. Und das ist ein ganz eminenter Unterschied zu den modernen, also nationalsprachigen Verhältnissen, wo gerade fachwissenschaftliche Terminologie immer, wie schon angedeutet, glaube ich, entweder direkt oder über lateinische Vermittlung indirekt griechisch ist, das heißt Fremdwortcharakter hat und dadurch mehr oder weniger gebildet und wirkt oder abgehoben ist. Nicht? Übrigens im Deutschen mehr als in westeuropäischen Sprachen. Also im Englischen zum Beispiel ist to participate, ganz, glaube ich, also partizipare, ein ganz normales Wort. Während Deutsch partizipieren einen sehr gebildeten Charakter hat. Und das ist nur ein Beispiel, es lässt sich beliebig vermehren. Im Griechischen sind Fachtermini immer genuin griechisch und aus dem Griechischen selbstverständlich. Es hat schon Fremdwörter, das Griechische, oder Lehnwörter, aber die sind bezeichnenderweise, gehören die dem außertheoretischen Bereich an. Also das sind Bezeichnungen beispielsweise von Tieren, nicht? Fische, Vögel, Bezeichnungen von Pflanzen, von Gerätschaften, von Gewürzen oder auch von gewissen zivilisatorischen Gegenständen. Da ist das berühmteste das Wort für Badewanne, Asamintos. Das kommt schon bei Homer vor, aber die moderne, also Sprachforschung hat herausgefunden, dass das, und zwar es ist ganz evident, ist ganz gewiss, nicht etymologisch griechisch ist. Das ist ein Fremdwort im Griechischen. Also gibt schon, aber eben bezeichnenderweise im außertheoretischen Bereich, im außerwissenschaftlichen Bereich. Das wollte ich noch also zu diesen Sprachdingen sagen. Dann hat Friedel eines ganz recht, wenn er von einem ungeheuren Reichtum an Formen, jetzt im Sinn von grammatischen Formen spricht, Allerdings hat er nicht recht, wenn er sagt, also Formen, von denen nicht wenige nur ihm, nur dem Griechischen eigentümlich sind, wie der Optativ, der Aorist, das Medium, der Dual. Dass Friedel so urteilt, zeigt, dass er mit anderen, ich meine, das ist nicht als eine Kritikasterei gemeint, sondern rein sachlich, dass er nicht andere altindogermanische Sprachen gekannt hat oder halt sich damit ein bisschen beschäftigt. Man kann sich ja nicht mit allem beschäftigen. Gerade das, was er hier anführt, also der Optativ, der Dual, das Medium, das doppelte Verbaladjektiv, das sind ganz typische grammatische Charakteristika des Altindogermanischen. Und das hat also das Altindische, das hat das Altiranische, das hat sogar teilweise mindestens das Altgermanische, also das Gotische. Das ist nicht eine griechische Spezialität innerhalb der Altindogermania. Das ist eine griechische Spezialität verglichen einerseits mit dem Lateinischen und andererseits mit modernen europäischen Sprachen. Dieser ungeheuer reiche Partikelgebrauch, von dem man spricht, das ist völlig zutreffend. Und dass es nur mit größter Mühe, ich meine im Sinne intellektueller Bemühung und Einübung, angemessen verstanden werden kann, da hat er ganz gewiss recht. Und dass es lächerlich ist, das gewissermaßen 1:1 ins Deutsche zu übertragen, was man früher getan hat, also Schleiermacher in der Platon-Übersetzung. Das ist einerseits natürlich ein Klassiker, so wie die Vossche Homer-Übersetzung oder die Schlegel-Tieck'sche Shakespeare-Übersetzung. Aber der schreibt wirklich so, indem er dem möglichst nah am platonischen Stil bleibt, für wahr, nicht du zwar magst, füglich hierin, jetzt, jawohl und so weiter. Das ist nicht Deutsch, aber das ist gutes Griechisch. Es ist ein bisschen misslich, von dem Griechischen zu sprechen oder von der griechischen Sprache. Gemeint ist natürlich Altgriechisch, aber selbst dieses Altgriechisch reicht also vom nach übereinstimmender Meinung, Entstehung der Ilias, 8. Jahrhundert vor Christus, bis, sagen wir, in justinianische Zeit, also 6. Jahrhundert nach Christus. Vom 8. vor bis ins 6. nach hat sich natürlich die Sprache verändert. Da es ja kein 0. Jahrhundert gibt, ist es berechtigt, eins abzuziehen. Also 1500 Jahre, das ist so wie von jetzt ins Jahr 500 ungefähr. Das heißt, in einer Zeit, aus der es überhaupt keine althochdeutschen oder also deutschen Sprachdenkmäler gibt. Und seitdem es die gibt, also sagen wir 8. Jahrhundert, würde man nicht sagen, dass es Deutsch, natürlich ist es Deutsch und es ist Hochdeutsch, in dem Sinn, dass es die zweite Lautverschiebung also hinter sich hat. Aber es ist gegenüber dem jetzigen Deutsch absolut verständnisundurchlässig. Wenn man sich damit beschäftigt, muss man das lernen wie eine Fremdsprache. Das ist eine geringere Zeitspanne, also von althochdeutscher Zeit zur Gegenwart, als von Homer bis Justinian. Nur hat sich die Griechen hat sich gewiss verändert, aber eben lang nicht in dem Ausmaß. Also da ist eine Verständniskontinuität und die dann noch über das Ende des Altertums hinausreicht in das byzantinische Mittelalter und in einer gewissen Weise, aber das ist mit großer Vorsicht zu genießen, bis in die Gegenwart. Also das Neugriechische, das ich nicht wirklich kann, leider, mit dessen grammatischen Strukturen ich mich aber doch irgendwie beschäftigt habe, ist von einem erstaunlich konservativen Charakter. Und ich würde sagen, näher am Altgriechischen als irgendeine romanische Sprache am Lateinischen. Das ist sehr bemerkenswert. Und man kann urteilen, dass in der Kaiserzeit, also sagen wir 3., 4. Jahrhundert nach Christus, mit nur zwei Ausnahmen bereits der moderne Lautstand erreicht war, also der des Neugriechischen. Und diese zwei Ausnahmen sind, dass das Äther noch Äther war, noch nicht I, was es jetzt ist, und dass es noch ein Ü, einen Laut Ü gab, der dann viel später erst in byzantinischer Zeit auch zu I wurde. Aber von diesen beiden Unterschieden abgesehen, also E noch E und noch nicht I und Ü noch Ü und doch nicht I, von diesem her abgesehen, war sicher in der römischen Kaiserzeit schon für das Altgriechische der modern griechische Lautstand erreicht. Das ist jetzt allerdings nach Friedels Einteilung bereits nach Ende der klassischen Ära des Hellenismus. Friedel sieht das Ende viel früher. Das ist zutreffend. Da darf ich sagen, dass der Begriff Hellenismus ja in zwei verschiedenen, nämlich Bedeutungen einer engeren und einer weiteren verwendet wird. Also die engere ist, die meint die Zeit zwischen Alexander dem Großen und der römischen Eroberung, nämlich Ägyptens. Also das Ägypten, dem Imperium Romanum einverleibt wurde, was 30 vor Christus. Also genau diese 300 Jahre vom Tod Alexanders bis zur Eroberung Ägyptens durch die Römer. Das ist Hellenismus im engeren Sinn. Hellenismus im weiteren Sinne ist diese Epoche plus der nachfolgenden, also der römischen Kaiserzeit, bis zum Übergang in das byzantinische Mittelalter. Oder eventuell sogar also bis zur Arabisierung, Islamisierung des ganzen syrisch-palästinensischen Raums und Ägyptens, also was im 7. Jahrhundert geschehen ist. Das waren ja Territorien, die also der Kultur nach absolut griechisch waren, der Religion nach christlich und der politischen Zugehörigkeit nach byzantinisch, das heißt aber römisch, denn die Selbstbezeichnung der Byzantiner war ja Romei, also Römer. Und diese Territorien sind dem Christentum jedenfalls durch den Arabersturm im 7. Jahrhundert verloren gegangen. Aber die griechische Kultur ist nicht verloren gegangen, sondern ganz im Gegenteil ja von den Arabern rezipiert worden. Und zwar auf eine ganz unklare, also ich verstehe leider nichts von dieser eigenen Teildisziplin, die es da gibt und die Gräko-Arabistik heißt, die sich also mit der Auseinandersetzung der Araber mit der griechischen Philosophie und sonstigen Wissenschaften, Mathematik, Astronomie befasst und dann, wofür das Abendland, das sogenannte, aber mit Recht sogenannte, würde ich sagen, den Arabern dankbar sein muss, nämlich, dass sie dieses griechische Kulturgut an den lateinischen Westen vermittelt haben, über Spanien hauptsächlich, wo ja bis zum Ende der Reconquista, also bis 1492, die drei abrahamitischen Religionen in einem leidlichen Frieden miteinander gelebt haben, nicht? Also Judentum, Christentum und Islam. Und wo auch die jüdische Gelehrte, also eben sowohl in hebräischer wie in arabischer Sprache sich ausdrücken konnten und auch meines Wissens die Schriften austauschbar waren. Also man konnte Arabisch mit hebräischer Quadratschrift schreiben und man konnte möglicherweise Hebräisch mit arabischer Schrift schreiben. Also das war dieses absolut zu Unrecht als finster, verschriene Mittelalter, war eine überaus helle Zeit, würde ich sagen. Wollen Sie zum Begriff der griechischen Amoralität noch etwas sagen? Auch wie, also mit der vorhin formulierten Vorsicht, würde ich sagen, da hat sie Friedel im Großen und Ganzen recht. Ich meine, human, in dem Sinne, was wir darunter verstehen, also in einem, mag es jetzt sein, christlich oder auch nicht christlich begründet, im Sinne eines sozial-humanitären Anspruchs, einer Ächtung, also von solchen Maßnahmen wie Todesstrafe, Folter oder kriegsrechtliche Bestimmungen oder sagen wir Kindesaussetzung, Kindestötung, also in allen diesen Belangen waren die außerordentlich inhuman. Da hat er sicher recht. Und natürlich, und die Römer nicht minder. Aber ich würde sagen, die Griechen auch nicht minder. Nur ist es ihnen im Gegensatz zu den Römern niemals gelungen, also ein großes Reich zu, jetzt territorial, großes Reich aufzubauen. Das ist aber nicht eine edle Bescheidung, sozusagen, dass sie es also aus moralischen oder philosophischen oder welchen Gründen immer verschmäht hätten, das zu tun. Es ist in diesem maßlosen Partikularismus, der geherrscht hat, also zwischen den griechischen Stämmen und Stadtstaaten, diesem Polis, einfach nicht gelungen. Also partikularistisch waren sie so sehr, dass nicht nur die Dialekte verschieden sind. Mit Recht, wenn man von griechischen Dialekten spricht, meint man nicht, wie in Bezug auf moderne Sprachen, eine Devianz von einer Hochsprache, sondern man meint einfach verschiedene Ausprägungen der Sprache. Aber nicht nur das, es gibt verschiedene Alphabete. Also die Schreibung dieser Dialekte ist vielfach schon von Tal zu Tal oder von Landschaft zu Landschaft verschieden. Dann natürlich die politischen und sozialen Ordnungen und Rechtsordnungen, ganz besonders die metrischen Systeme, also mit metrisch meine ich jetzt Maßeinheiten, die Längenmaße, Volumensmaße, ja, Gewichtsmaße, die waren vielfach von Ort zu Ort verschieden. Die hatten nicht einmal einen einheitlichen Kalender, oder auch verschiedene Monatsnamen, verschiedene Monatslängen. Also wenn eine solche Zersplitterung besteht, wenn ich finde es ja, ich kritisiere das nicht, man könnte sagen, ich finde das ganz amüsant, aber ist natürlich die Errichtung eines größeren einheitlichen Reiches schwer möglich. Und das ist ihnen auch nicht gelungen, sondern ist ihnen von außen buchstäblich oktroyiert worden, also zuerst von den Makedonen, Philipp II. Und Alexander dem Großen und dann deren Nachfolgern, also den Diadochen und schließlich von den Römern. Kann man angesichts dieser doch kleinteiligen Strukturierung überhaupt von einer gesamtgriechischen Kultur sprechen? Das würde ich allerdings schon bejahen. Also einmal jetzt wieder mit der Sprache zu beginnen, sie ungeachtet der doch teilweise sogar beträchtlichen dialektalen Verschiedenheit, da kann man doch von einer Sprache sprechen. Vor allem aber gibt es kulturelle und religiöse panhellenische, wie man sie mit Recht nennt, panhellenische Institutionen. Und das sind einerseits die Olympischen Spiele, also alle 4 Jahre, an denen alle Griechen, aber nur Griechen teilnehmen durften. Also die sogenannten Barbaren nicht, mit Ausnahme der Angehörigen des makedonischen Königshauses, aber nur des Königshauses. Also sozusagen ein normalsterblicher Makedone durfte nicht. Aber die Angehörigen des Königshauses wurden halt als Griechen angesehen. Und das galt für die gesamte griechische Welt, also die Olympischen Spiele und die großen Orakelstätten, allen voran Delphi. Es war nicht die einzige, aber war wohl das bedeutendste Orakel. Und es ist wirklich panhellenisch, auch ausstrahlend über den griechischen Raum hinaus. Nicht? Also nach Delphi kamen auch Etrusker, auch Römer. Also die Befragung der Orakel war auch nicht Griechen gestattet. Aber es war für sämtliche Griechen ein, also wenn ich diesen modernen Ausdruck verwenden darf, als identitätsstiftendes Kriterium. Und auch die Ausbreitung der Literatur. Also sagen wir, die homerischen Epen haben sich, soweit wir urteilen können, mit erstaunlicher Geschwindigkeit über, also deren Kenntnissen, deren Rezitation über die ganze griechisch sprechende Welt ausgebreitet. Dann auch der Umstand, dass die Verwendung bestimmter Dialektformen, also im sprachlichen Sinn, nicht davon abhängt, was der Heimat, sozusagen der muttersprachliche Dialekt des Verfassers ist, sondern an dem literarischen Genus hängt. Also wenn man episch dichtet, dichtet man in dieser hauptsächlich ionischen, homerisch-epischen Kunstsprache. Das tut auch Hesiod, der aber ein Böoter war. Der dichtet nicht böotisch, sondern ionisch. Und andererseits sagen wir, die Chorlyrik ist historisch oder dorisierend, auch dann, wenn ihr Verfasser nicht ein Dorier ist. Das geht so weit, dass innerhalb desselben Literaturwerks, also der Tragödie, die Sprach- oder Dialektform wechselt. In der attischen Tragödie sind die Dialogpartien attisch und die Chorpartien sind dorisch oder dorisierend. Das zeigt also schon eine, jetzt innerhalb dieser griechischen Diversität, dieser innergriechischen Diversität, doch auch wieder eine gewisse sozusagen Internationalität beziehungsweise Einheit oder Einheitlichkeit. Also ich würde schon sagen, dass das eine Kultur ist. Auch die Selbsteinschätzung war so, nicht? Gegenüber denen, die halt nicht Hellenen sind, sondern Barbaren, was ursprünglich nicht unbedingt detriktiv, pejorativ gemeint ist, sondern es meint halt nicht Grieche, einer, der nicht ein Hellene ist. Das ist aber im 4. Jahrhundert vor Christus, also zur Zeit Platons, von Isokrates, dem berühmten Redner, also nicht mit Sokrates, dem Philosophen zu verwechseln, von dem Redner Isokrates, das Konzept entworfen worden, Grieche zu sein, ist eine Frage der Bildung, der Geistesbildung, der Paideia, wie das auf Griechisch heißt, also der persönlichen Kultur und Bildung. Und indem man griechische Kultur und Bildung erwirbt, ist man Grieche, sagt er, ganz unabhängig davon, was man der ethnischen Herkunft nach ist. Das ist eine, also dieses rein kulturspezifische Konzept, die Ethnizität ist gleichgültig, konstitutiv dafür, ein Hellene zu sein, ist, dass man über griechische Kultur und Bildung und Gesittung verfügt. Das ist doch, wenn das nimmt in einer gewissen Weise die Konzeption des Christentums oder des Paulus vorweg, der sagt nicht, der, wer Christ ist, da gibt es nicht mehr Mann und Frau und es gibt nicht Freie und Sklaven und es gibt nicht Griechen und Herr und Barbaren, sondern es setzt sich vor allem über den Nationalstaat hinweg. Ja, ja, in einer wohltuenden Weise. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Paul Raimund Lorenz. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 26. Mai 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.